Der Reichssender München ist nun hier herausgekommen in den Saal des Bürgerbräukellers, um Ihnen von der Attentatsstelle zu berichten. Es ist ein Bild fürchterlicher Zerstörung. Hier große Schutthäufen und wir stehen etwa 3 Meter jetzt von der Stelle weg, an der das Führerpult gestern stand. Rohrmatten hängen oben herein, Stücke des Mauerwerks stehen noch, ein Doppel-T-Träger ist schräg hereingekippt in den Raum, über uns der freie Himmel wie. Drahtgeflecht, Stahlträger, Verschalungen, Stützsäulen, alles durcheinander. Und zu dem Mitgefühl für die vielen, vielen schwer und leicht Verletzten beherrscht uns ein unsagbar glückliches Gefühl. Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es uns den Führer erhalten hat, dass der Führer uns geblieben ist.